Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfeldner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter. Der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Show. Unser heutiges Thema ist das Recht auf Therapie. Und eigentlich geht es ja explizit mehr darum, Ernährungstherapie in unserem Gesundheitssystem eigentlich ja einzufordern, diese intensiver zu bekommen. Um das geht es einfach heute. Genau. Aber vorab, also es ist ja heute das perfekte Wetter eigentlich, um so einen Podcast aufzunehmen. Man kann draußen nichts mehr machen. Es ist furchtbar grauslich. Man kann sich nur mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. So endlich beginnt wieder die Jahreszeit, wo man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht draußen den Sonnenkult frönt. Es ist ja nicht mehr möglich. Leider. Ja, es wird kalt draußen und so haben wir sie eingefunden. Und ja, wenn wir mal kurz drüber reden, was so Aufregendes passiert ist. Was ist bei dir die Woche so Aufregendes passiert, Thomas? Es ist kalt geworden, aber ich habe es trotzdem noch geschafft, meine Ausfahrten zu tätigen, sowohl als mit dem Skateboard als auch mit dem Moped. Der Thomas hat jetzt nämlich sich ein Moped zugelegt zu seinem Geburtstag, hat er ein rotes Puch-Moped gekriegt. Kennzeichen nicht so. Nein, Kennzeichen sagen wir jetzt einmal nicht. Aber es wird jetzt schon ein bisschen kalt. Ja. Damit zu fahren. Wenn die Knöchel frei sind, zieht es. Aber ja. Genau. Ja, bei mir ist die Woche was ganz Cooles passiert. Ich war am Montag bei einem Politiker, ich glaube, dessen Namen darf man ruhig sagen. Das weiß ich nicht. Oh ja, probier's nochmal. Also ich war beim Rudi Anschober, das ist in Oberösterreich schon ein bekannterer Name. Das ist eigentlich dadurch zustande gekommen, weil mein Vater ja immer sehr bemüht ist, mich zu fördern in dem, was ich mache und was ich tue. Und der hat mir einen Zeitungsartikel zugeschickt, das war schon im Sommer, dass sie die Grünen verstärkt mit der Ernährung an Schulen beschäftigen wollen. Und ich mir gedacht habe, boah, fuck ja, das ist mein Thema, da möchte ich was machen. Und deswegen habe ich da eine E-Mail geschrieben. Wieso nicht gleich mit Wern Hochen treffen? Ja, sicher. Den also Hexen. Nein, aber du weißt das ja, dass ich mich ja da auch trotzdem an Schulen ja da bei Landesprojekten engagiere. Und da läuft vielleicht da gerade so was Meinungsbildendes betrifft nicht wirklich viel. Und, siehst du nur Potenzial. Ja, genau. Und deswegen habe ich da eben eine E-Mail geschickt und die haben sich ja sehr schnell bei mir wieder zurückgemeldet und haben mir eben einen Termin für September gegeben. Und der war jetzt diesen Montag und es sind eigentlich ganz coole, neue Möglichkeiten aufgetaucht, wo man sich weiterhin betätigen kann. Und in welchem Teilgebiet siehst du da das größte Entwicklungspotenzial? Ah, du meinst das, was ich schon angesprochen habe. Also, weil Ernährung an Schulen ist ja ein sehr präsentes Thema, gerade eben was schon die Versorgung betrifft, aber auch die Bewusstseinsbildung, aber eben nur bei Kindern. Und eigentlich so mit der Volksschule hört das eigentlich auf. Mhm. Und jetzt so ab 10 bis zur Matura findet eigentlich jetzt so auf dem Ernährungssektor nicht mehr recht viel Außertürliches statt. Außertürliches heißt bis abseits vom Ernährungs- und Haushaltsunterricht, was erscheint. Ja, gibt es ja nicht mehr so wirklich. Gibt es denn nicht mehr? Naja, kommt halt öfters nicht zustande. Mhm. Und dann, was machen sie denn großartig? Eier färben zur Osterzeit. Ja, recht viel mehr. Ja, ich weiß nicht, so viel bleibt nicht hängen in solchen Unterrichtseinheiten, weil es sind halt immer meistens nicht da 2 Stunden oder so, oder hoffentlich 4, wo du ein bisschen was zusammenbringst. Aber sobald du in der Küche reinstößt, dauert das halt einfach so Zeit. Ja, total. Und meine Meinung, da wird mehr gekocht, als dann auch wirklich die Bewusstseinsbildung wahrscheinlich betrieben. Also ich kenn's so. Aber, ja. Und ich finde ehrlich gesagt, dass man das auch vielleicht ein bisschen abseits der Ernährung sehen kann. Gerade eben dieses Alter, 15, 16, 17, da sind eben die Schüler schon bereit, eine kritische Meinung selber auszubilden und das auch zu hinterfragen, wie eine Ernährung im globalen Markt anzusiedeln ist. Und dass da gar nicht so um Ernährungsempfehlungen geht, sondern sich einfach kritisch mit dem eigenen Essverhalten und auch mit der Umgebung auseinanderzusetzen. Und da, glaube ich, kann man nur einen Gedankenimpuls starten. Gerade eben, wenn du sagst, ja, diese außertürlichen Zeiten, diese zwei Stunden, die man da zur Verfügung hat, was sollte man da groß an Informationsvermittlung machen, weil die findet man eh überall, die Information. Aber sich eigentlich mit sich selber auseinanderzusetzen und eben das zu hinterfragen und auch die Schülerinnen zu motivieren, das auch zu hinterfragen. Das war halt eigentlich so mein Anliegen. Und wo ich mir denke, das ist ein Bereich, wo ich mich halt einfach verstärkt einarbeiten möchte. Und ich bin halt einfach an die Schulen nicht rangekommen so. Und deswegen bin ich halt den Weg über die Politik gegangen. Aber wie gesagt, die Budgetentwicklung, die muss erst abgewartet werden. Aber das war halt so. Arbeitstechnisch war das die Wochen bestimmt mein Highlight. Jawohl. Bis natürlich auf meine Patienten, die sich auch sehr gut schlagen. Hoffentlich nicht gegenseitig. Nein, gegenseitig nicht. Jo. Hast du ein kulinarisches Highlight diese Woche gehabt? Es hat wahrscheinlich so viele kulinarische Highlights gegeben, dass man jetzt da. Ja, das Frühstück vorher war lecker. Ja. Mein kulinarisches Highlight war eigentlich kaltes Hofstädter Bier, Mühlviertler. Stimmt, ja. Dass die ja mit einer Kiste bezahlen lassen. Ja. Genau. Aber das, nur mal zu dem Thema zurückzukommen, um was es halt eigentlich geht bei uns, ist das ja, dass in Österreich wird ja immer wieder propagiert, dass wir ein sehr intaktes Gesundheitssystem haben, die Versorgung gut funktioniert. Dass das nicht der Fall ist, wird er immer wieder aufgeräumt, sei es eben überfüllte Ambulanzen, lange Wartezeiten auf EKG, MR, Operationen etc., wo man sich dann fragt, okay, ist die Versorgung der Bevölkerung eigentlich wirklich so gut? Und jetzt in meinem expliziten Fall als Diätologin, wenn man sich jetzt anschaut, wie schaut eigentlich die Therapie von lebensstilbedingten Erkrankungen aus? Also gerade eben diese Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Fettsucht, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Welchen Eindruck hast du davon, wie da die Versorgung ist? Ja, ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet, weil ich von dir schon ein bisschen was erfahren habe. Aber ja, schlimm, wenn andere Therapien gezahlt werden, aber solche Sachen nicht im Einzelfall. Und wenn dann überhaupt ganz gering vom Ausmaß her bezahlt werden von der Krankenkasse. Und ja, da gibt es halt einfach viel Potenzial, was halt andere Sachen nicht mehr notwendig macht. Also Tablettenbehandlung und solche Sachen lässt sich halt super unterstützen oder gänzlich vermeiden durch fachlich kompetente Betreuung in manchen Fällen. Und ja, sollte man jetzt lieber bei der Pharmaindustrie werden unterstützen oder wirklich Leute ja, da beraten lassen. Das ist halt genau das Thema, weil eben diese Schadensmedizin, wo wir uns einfach gerade bewegen, dass die jetzt halt einfach sich verändern muss zu einer präventionsbedingten Versorgung. Aber das ist halt einfach gerade aktuell noch nicht der Fall. Und du weißt das schon, dass eben die Therapie eigentlich ja eben in diese Reha-Kliniken zum Beispiel stattfindet oder halt auch im Krankenhaus auf die Ernährungsambulanzen oder wenn man selber im Krankenhaus liegt. Andererseits stellt sich ja die Frage, wenn man im Krankenhaus ist, dann hat man ja eigentlich nur andere, gravierendere Probleme und ob man sich dann gerade diesen Ausnahmezustand eigentlich auch nur auf sein eigenes Essverhalten konzentrieren kann, ist sehr fraglich und auch die Zeit oder auch das Setting, in welchen solche Ernährungstherapien stattfinden, ist auch etwas, was hinterfragt werden muss, weil Mehrbettzimmer, Krankenbett und da sollte jetzt eine Veränderung des Essverhaltens passieren. Braucht es eine langfristigere Beratung. Es ist sicher nicht schlecht, wenn im Krankenhaus wer vorbeikommt. Wenn ich Probleme habe mit ernährungsspezifischen Sachen, wenn ich da beraten werde, aber mit einmal wird es wahrscheinlich nicht recht vergreifen. Die Leute horchen halt einfach beim ersten Mal noch nicht zu. Nein, gar nicht. Das Essverhalten, das wird sehr verankert. Aber ich denke bei dem auch so für akute Dinge, Sei es jetzt zum Beispiel bei einer Magenentzündung oder Speiseröhrenentzündung oder zum Beispiel bei Bauchspeicheldrüsenentzündungen, macht es durchaus Sinn, dass man da sofort natürlich was macht. Aber bei allem Langfristigen gehörten eigentlich meiner Meinung nach die Menschen in ihrem Alltag langfristig betreut. Und das ist ja etwas, was überhaupt nicht honoriert wird oder bezahlt wird. Von der Krankenkasse nicht? Von der Krankenkasse nicht, sondern eben von den Personen selber. Und da kommt halt dann auch dazu, wenn du halt sichere Krankheiten hast, wirst du wahrscheinlich gerade nicht wirklich viel verdienen können. Ja, der Hintergrund der sozialen Schicht, das genau, ist auch die Frage. Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach schon mal finanzielle Belastung und eine Lebensbelastung, wenn du einfach eine Krankheit hast und dann, ja, das auch noch zum Stemmen ist halt für viele wahrscheinlich nicht möglich. Aber ich meine, die Zahlen sind ja schon sehr schockierend, wenn man sich das vor Augen führt, auch gerade vor mit der Thematik, dass man sich in Schulen oder auch mit Kindern, Jugendlichen intensiv auseinandersetzen muss, ist halt einfach wirklich, weil jedes fünfte Kind in Österreich mittlerweile übergewichtig ist. Auch die Zahl derer, die adipös sind oder also die Fettsucht ausgebildet haben, nimmt halt immer stärker zu. Und rund die Hälfte der Erwachsenen sind ja mittlerweile einfach auch schon zu blatt. Ich meine, man sieht es eh, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Und das ist halt einfach etwas, was verändert gehört und was natürlich ja der geschulte Blick auf der Straße. Ja, sicher. Immer schön die Körperstrukturen abchecken. Das schreibt man ja immer mehr so Männern zu, gell? Mhm. Diesen Check, Body-Check. Nee, nicht mehr Männer. Nicht mehr Männer? Nein. Aber ich mache das eigentlich nie so aus einer sexuell motivierteren Sicht. Nein, einfach nicht der Interesse. Ja, so wie geht es in seiner Leber? Das sieht man, finde ich, ganz gut im Gesicht und so. Das ist dann schon ganz... Der geschulte Blick, ja. Aber das wäre ja eh genauso. Ich meine, wenn du jetzt Kieferchirurg bist, dann siehst du auch jeder. Du schaust auch immer auf den Mund. Ich meine, und ich halt immer auf den Bauch. Das ist schon, ja. Sicher. So wie... ich schaue immer auf die Brüste, was für mich. Ein Mann. Naja, aber wenn ein Mann eine Brust ausbildet... Naja, muss man auch hinschauen. Das ist wie ein Autounfall. Ja. Nein, aber ich meine, Österreich ist ja einer der Schlusslichter bei einer weiteren Zivilisationskrankheit, dem Diabetes, der Zuckerkrankheit. Früher der Typ-2-Diabetes hat ja Altersdiabetes geheißen. Man weiß mittlerweile auch, das trifft überhaupt nicht mehr aufs Alter zu, sondern dann haben mittlerweile auch schon Kinder und Jugendliche. Und ich meine, die Versorgung ist ja in Polen und in der Ukraine besser wie in Österreich. Bei uns wird da nicht wirklich viel gemacht, was den Diabetes betrifft. Und ich meine, es gibt da einen ganz guten Kongress und eine super Organisation, die sich da einsetzt, eben Face Diabetes. Und die recherchieren da sehr intensiv dazu. Und mittlerweile in Österreich 600.000 Menschen diagnostizierter Diabetes. Dunkelziffer, ca. bei 800.000, also viele sind nicht diagnostiziert. Du weißt das ja, ich habe vor 2 Wochen eine Patientin gehabt, die ist mit ihren Laborwerten gekommen und ich habe ja sagen müssen, dass sie einen Diabetes hat. Das ist nie angesprochen worden, wo ich mich dann halt auch frage. Wer hat diese Laborwerte dann überreicht? Ja, weil man kennt es ja zum Beispiel bei den Laborwerten, die auffällig sind, sind schon schwarz markiert. Das war gar nicht schwarz markiert. Okay. Das ist schon, weil es eben nur leicht erhöht wird. Und heutzutage, mir kommt es vor, das ist so wie... Das verschiebt sich dann quasi der Grenzwert, wie die Feinstaubbelastung oder... Ja, oder auch zum Beispiel mit dem, ob jetzt schon wer feist ist. Ob er schon übergewichtig ist. Naja, wenn die ganze Gesellschaft dicker wird, dann... Ich meine, Wally, da würde jeder sagen, wow, 150 Kilo, Idealgewicht. Wally? Hast du den Film gesehen? Schau mal. Nee, das ist super. Also und da entwickeln wir uns hin irgendwann nochmal so mit die da geht es ja darum, dass es so ein kleiner Roboter und der Film spielt in der Zukunft, die Menschheit auf der Erde hat, halt die gesamte Erde. Sind das die am Raumschiff, die was nicht kommen auf einer Sessel und genau. Ah, okay. Die Erde ist komplett zugemüllt, sie leben in diesen Luxusliner. Boah, mein Leben, was nur liegend zu verbringen. Es gibt ja schon dieses riesengroße Steueroasenschiff, The World, wo es alle drauf hausen. Das ist das gleiche. Wirklich? Nicht, das kenne ich nicht. Das gleiche nur auf hoher See. Aber ist das ein Kreuzfahrtschiff? Ein Kreuzfahrtschiff mit Eigentumswohnungen zum Einmieten, also zu kaufen halt. Und wenn du halt eine bestimmte Zeit auf hoher See bist, dann brauchst du nirgends mehr, wo steuern soll. Ja, ja, da gibt es so Tricks. Aber wir sind ja bei der Ernährung. Ja, wie ist denn eigentlich dieses Pilotprojekt Kreuzfahrtschiff schon mal jetzt so der Test, ob der Film Wall-E wirklich dann funktionieren würde? Ich weiß nicht, was vorher gegeben hat, Wall-E oder The World. Wahrscheinlich ist das parallel aufgetreten. Wahrscheinlich. Vom gleichen Macher, Pixar Studios. Ja, und da muss ich halt auch sagen, wir haben diese Zahlen, wir beobachten das, also von Jahr zu Jahr. Ja, das ist eh und schön, dass wir es beobachten und dass wir immer sagen können, okay, das ist jetzt so. Wie, also man weiß ja, die übergewichtigen Zahlen gingen ja zurück. Seit 2006/2007 hat die Statistik Austria so, also die letzten Zahlen veröffentlicht. Okay. Und da weiß man ja, die übergewichtigen Zahlen entwickeln sich zurück und das ist voll toll, gell? Wie viel? Es waren, glaube ich, so 2-3%, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, nagelt mich nicht fest. Aber man muss halt gleich im selben Zug erwähnen, dass die Adipositas-Zahlen gestiegen sind. Also die Leute von übergewichtig, die sich vom Übergewicht bis hin zur Fettsucht entwickelt haben, die sind gestiegen. Ah, okay. Und da weiß man halt auch, wo die mehr Extremfälle. Ja, man weiß halt einfach auch, wo die übergewichtigen Zahlen sich hin entwickeln. Nämlich sie werden halt einfach, die Menschen werden halt einfach, nehmen weiterhin zu. Und das ist halt ein Ding der Möglichkeit. Schön gesagt, die Leute werden einfach weiterhin zu. Sie nehmen, ja, genau. Ja. Und das ist, also ich frage mich halt einfach auch, wie lange kann man da überhaupt noch zusehen und warum kann man nicht, was? Ich meine, da muss ich halt auch sagen, zum Beispiel so eine bariatrische Operation, Gastric Sleeve oder Magenbypass etc., der muss dann halt auch selber bezahlt werden. Ja. So wie es halt jetzt aktuell gerade ist mit einer diätologischen Ernährungstherapie. Die muss ja auch selber bezahlt werden. Warum wird das eine bezahlt und das andere nicht? Weil das eine viel sichtbarer ist, wenn man da was aufschneidet und dann hat man da, wenn ich im Krankenhaus liegen und das ist ein Standardprozedere. Ja, man glaubt, man hat damit einen hundertprozentigen Erfolg und den hat man ja nicht. Man weiß ja, die Leute nehmen ja ab und nehmen da manchmal wieder zu, weil ja eben das gestörte Essverhalten nicht therapiert worden ist. Und du kennst ja die Geschichte, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Die Leute mit diesem Schlauchmagen, dass sie ja in der Mikrowelle das Nutella flüssig machen und das trinken sie ja dann. Ah, okay. Dasselbe gibt es mit Eiscreme auch, das ist auch total prominent, weil das kann man auch super schmerzen. Da steckt halt einfach eine Esszucht dahinter. Das Verhalten gestört einfach. Ja. Ja, Essen ist halt einfach, ja, großer Mittelpunkt in vielen Leben. Ja, wir müssen sie ja voll. Man muss ja jeden Tag da, aber dann diese... Ohne geht's nicht. Ohne, wissenschaftlich bewiesen. Aber was wirklich darum? Wir würden uns so viele Ressourcen sparen. Na, aber Adipositas und Übergewicht sind ja einfach die prominentesten Vertreter von diesen Zivilisationskrankheiten. Die man halt einfach rasiert, nach außen hin. Aber ich meine, was das große Problem bei den meisten Zivilisationskrankheiten ist ja, dass man es erstens weder sieht und dass es halt nicht weh dann in der ersten Folge, wie eben bei den Fettstoffwechselstörungen. Ich meine, natürlich, wenn man dann irgendwann einen Herzinfarkt hat, natürlich tut der weh. Oder bei der Gicht, wenn man einen Gichtanfall hat. Aber vorher die erhöhten Werte, die dann eigentlich nicht weh. Die dann nicht weh, ja. Wenn es nicht auf dem Zettel Papier steht, dann ist es halt einfach nicht das... Ja. Keine direkte Auswirkung und dann checkt das nicht der Mensch. Ja, voll. Und dann kommen wir auch noch weiter dazu. Es gibt ja so medizinische Guidelines für alles. Das wird es wahrscheinlich bei euch in der Arbeit auch geben. So Behandlungsregime, wie man mit wem jetzt umgeht. Maßnahmenplan. Der Maßnahmenplan, genau. Genau das ist ja Guideline. Und das gibt es ja bei diesen Zivilisationskrankheiten auch. Und da wird immer als erster Behandlungsweg die Lebensstilveränderung halt vorgeschlagen. Aber das wird halt vorgeschlagen und dann vielleicht ja nicht so wirklich umgesetzt. Und ich meine, was ist die Praxis? Die Praxis ist, es hat wer erhöhte Cholesterinwerte und was macht man dann? Essen weniger Fett. Zum Beispiel, ja. Oder man verschreibt halt gleich, ja. Oder Cholesterinsenker. Man verschreibt halt eher gleich so einen Cholesterinsenker. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel in der Familie schon Fälle von Herzanfällen etc. gegeben hat, dann wird das halt gleich verschrieben. Und eben dieser Spruch, der dann beim Arzt kommt, wenn das auch, sie sollten sich gesünder ernähren oder machen sie mal eine Diät, das ist halt einfach. Das ist nichts. Ich meine, die haben über 30, 40 Jahre gestörtes Essverhalten. Wenn ich so dem sage, ernähren sie sich gesünder, was soll das bringen? Das ist genauso, wie wenn bei einer kommt, dieses Beispiel bringe ich recht oft, ich glaube, es hängt dem mittlerweile schon sehr außer, wer mit einem Essfehler, der lispelt zum Beispiel, und du sagst zu dem, ja, reden Sie mal gescheit. Ich meine, da wird jeder eigentlich sagen, das ist ja total präpotent. Oder? Ja, was essen ist halt einfach so natürlich und das macht jeder und das kann jeder und darum lassen wir sich da. Und darum kann es auch richtig machen. Ja. Das ist ja. Also ich finde es halt einfach, überhöht. Also ja, es passt halt nicht zusammen. Es sind zwei verschiedene, mit zweierlei verschiedenen Maß gemessen quasi. Und ich glaube halt einfach eben, dieses Essen, das, wie du gerade gesagt hast, das ist halt eher was Psychisches. Dieser Entscheidungsprozess, den wir da haben, der sich natürlich dann auf den Körper auswirkt. Die anderen Berufssparten, wo halt die Diätologie auch noch dazu gehört, wie die Physiotherapeuten und die Logopäden, die beschäftigen sich aber mit was Physiologischem, also mit was Körperlichem, was man eher sieht, wo wir dann eigentlich auch wieder dabei sind, behandeln wir eher mehr den Körper und den Geist vergessen wir. Wie eben auch dieses Recht auf psychologische Betreuung. Das ist dann eigentlich fällt das, war das ein ganz interessanter Punkt, wieso diese ernährungsmedizinischen Therapien nicht bezahlt werden, weil sie sich auch mehr mit der Psyche auseinandersetzen, wie mit dem Körper. Ist wahrscheinlich ähnlich wie am Wohnungsmarkt, wo nur die Fassade immer wieder repariert wird und der Kern wird nie saniert. Ja, das ist ein Haus bricht innen einmal zusammen, aber die Fassade steht noch. Das stimmt eigentlich, das ist eigentlich ein total schöner Vergleich. Ja, und das ist halt einfach das, wo ich mir gedacht habe, warum nur in den Krankenhäusern, Ernährungsambulanzen, Reha-Kliniken, das Angebot gehört einfach ausgeweitet. Ob wir uns das leisten können aktuell, ja, nein, ist einfach auch nicht mein Metier. Sollte man sich leisten? Ja, man sollte sich leisten, weil es natürlich, das ist ja da eine Blase, die da immer mehr aufquillt und irgendwann explodiert halt einfach. Fettblase. Ja, aber jetzt eben, gar nicht so jetzt vom... Von der Fettsucht, Adipose, das übergewichtigen Seiten zu betrachten, sind ja alle anderen Erkrankungen, die da. Was haben wir da noch gehabt? Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, oder zum Beispiel Krebserkrankungen. Jeder sagt irgendwie, ich meine, es ist ja total, mittlerweile sind wir alle so auf einem Gesundheitstrip, wenn du dir Zigaretten anzündest, sagt ja jeder, boah, dein Körper und was tust du denn da an? Lungenkrebs ist die häufigste Krebsart. Mein Körper ist mein Tempel. Ja, ein Tempel. Genau, ein Tempel. Aber wenn da jetzt eine deutlich übergewichtige Person da sitzt und die isst der Schnitzel, dann, und du sagst zu der, hey, was tun sie eigentlich im Körper da an? Dann ist das ja auch schon wieder ganz, ganz schlimm. Ja, das kannst du nicht sagen. Da kommst du über einen Zettel. Ja? Vor kurzem war ein Fall, dass eine Wirtin einen Esscafé nicht serviert hat und hat irgendwas anscheinend so gesagt, vom Wortlaut weiß ich es nicht mehr genau, aber ihr seid ja eh schon zu fett. Boah, wo war das? Ich weiß es nicht mehr, aber im Straßenbahnfahren, in einer Tageszeitung auf der Titelseite und dann habe ich mir das natürlich durchlesen müssen. Die Wirtin hat sich entschuldigt. Wir natürlich alle, welche Zeitung das war. Welche reißerische Zeitung. Die Wirtin hat es zurückgegeben, aber sie hat gesagt, sie weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, aber es kann leicht sein, dass sie es gesagt hat. Ja, aber da muss ich da ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch voll lang in der Gastronomie gearbeitet. Ja. Und man genauso wie du Betrunkene so auch kein Alkoholwetter eigentlich Hallo, natürlich. Ja. Ein wahres Wort. Eine gesellschaftliche Zwangsdiät. Aber das ist halt sowas, was... Nur für die sichtbaren Sachen. Ja, ist, und das ist halt gesellschaftlich total inakzeptabel, sowas zu sagen. Ja, ups. Entschuldigung an alle, die sich verärgert, irgendwie beleidigt fühlen oder irgendwas. Nein, ich bin einfach der Meinung, genau nach solchen Aussagen mit gesünder Ernährung, sie müssen Diät halten, machen sie was, es kann nicht so weitergehen, dann die Patienten nichts. Weil das ist halt einfach keine Therapie dieser Esssucht, die da dahinter steckt. Und dann hat man es halt, ja, der ist faul, der wühnert, der ist uncompliant, hört man dann im Krankenhaus immer, die dann sowieso nichts, er kooperiert nicht. Und das finde ich dann halt einfach eine totale Augenauswischerei. Weil das ist halt einfach unsere gesellschaftliche Schuld, dass das nicht wirklich nachhaltig einfach therapiert wird und dass die die richtige Betreuung finden. Und das ist halt einfach für mich das größte Problem daran. Und natürlich, dass es viel einfacher ist, ein Pulver zu nehmen, irgendein Medikament. Damit der eine Wert wieder gesenkt ist, der was ja auffällig war, aber und dann passt ja, wieder genau, was. Und das ist ja nur Suppression der Erkrankung. Ja. Sie wird dadurch nicht geheilt, sondern halt einfach nur irgendwie so ruhig gestellt. Aber ich meine, du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen erhöhten Cholesterinwert hast, das ist ja nur der erste Punkt. Das geht ja dahin. Weil du hast ja einen erhöhten Cholesterinwert, natürlich kann der familiärer Hintergrund sein, genau dasselbe auch bei Gicht, bei einer erhöhten Harnsäurewerte, aber bei den meisten Personen ist es halt einfach so, da ist ein ungesundes Essverhalten dahinter und dadurch steigen ja die anderen Gefahren, wie zum Beispiel einen Darmkrebs zu bekommen oder eben einen Diabetes oder übergewichtig zu sein. Und wenn man sieht, okay, das hat eigentlich einen lebensstilfaktorbezogenen Hintergrund, dann hat ja eigentlich der Lebensstil verändert und nicht zuerst einmal der Cholesterin gesenkt. Ah, okay, und 10 Jahre später ist der Zucker zu hoch, dann passt, dann geht man Antidiabetika und so zieht sich das dahin. Und das sind ja enorme volkswirtschaftlichen Kosten, die da auftreten. Wo man denkt, schon. Ja, ja, ich meine, da denke ich immer, da könnten wir zig Diätologen davon bezahlen. Und man sieht ja, es bringt sich ja was, wenn man mit denen aktiv was angeht. Und endlich wieder mehr Geld für Kultur zu machen. Aber wir haben ja die heutige Folge genannt, das Recht auf Therapie. Dann frage ich mich, ich meine, wir leben natürlich in einer Solidargemeinschaft, was ist da überhaupt eigentlich Recht? Also das ist etwas, glaube ich, was natürlich jeder sagen kann, ich habe ein Recht dazu, aber... Aber ich habe auch Pflicht dem Ganzen gegenüber irgendwie, obwohl es scheiße ist, weil ich halt in so ein System eingeboren werde und damit halt einfach, ja, wie vor manchen Sachen leider nicht drucken kann, wie Steuern zahlen und so weiter. Aber ja, irgendwie sollte man es ja selber als Pflicht sehen, dass ich mich fit halte ein bisschen. Aber es gelingt ja mir auch nicht. Nein, wir sind, was das Essen betrifft, sind wir einfach Neandertaler. Wir sind einfach triebgesteuert. Da schaut man wieder an, was das Kleinhirn. Ja, im Supermarkt an der Kasse. Ja, oder an der Post, oder bei der Bank. Man kriegt ja überall was zum Naschen. Ja. Das ist unglaublich. Ja. So, der Podcast ist ja nicht nur ein Aufregen von mir und vom Thomas, wo wir einfach unseren aufgestauten Aggressionen Luft geben. Sondern wir wollen euch ja jedes Mal wirklich zielgerichtete Informationen vermitteln. Und dieses Mal geht es um ein total lustiges Thema. Thomas, um welches Thema geht es? Um die Todesursache Nummer 1. Wo ist sie? Schlaganfall? Nein? Das stimmt eigentlich so ganz gut, was du sagst, weil... Suizid? Nein. Suizidraten steigen übrigens von Jahr zu Jahr. Es gibt jetzt auch ganz neue Forschungsergebnisse. Aber ich rede eigentlich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, genau wie du gesagt hast. Und die sind wirklich auf den Leben. Also eine dritte große. Krebs? Nein, von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Ist chemischer Insult? Nein, weiß nicht. Ist Chemie? Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist halt ist es die Todesursache Nummer 1. Danach kommt gleich Krebs, Lungenkrebs überwiegend. Aber im Jahr 2006 sind rund 30.500 Menschen in der Folge von Herzerkrankungen gestorben. Also wir leiden im Grunde unter Herzschmerz. Bevölkerungsdurchgehend wahrscheinlich, weil es die Jörg Pilawa schon immer gibt. War der nicht der Herzblatt? Ich glaube, der hat das auch mal gemacht. Hat es nicht einmal da. Jörg Pilawa. Weil wir hatten das in Österreich gemacht, das Herzblatt. Der Reinhard Fendrich. Das war schon der Fendrich. Ja, sicher. Ja, genau, da weiß ich schon. Super. Und 60% von diesen von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den Todesfällen davon sind auf Frauen zurückzuführen. Und das liegt überwiegend daran, das ist auch wieder eine totale geschlechterspezifische Prägung, wenn man glaubt, dass Frauen dass überwiegend Männer Herzinfarkte kriegen und dass deswegen wird bei Frauen oft der Herzinfarkt nicht rechtzeitig erkannt. Überhaupt, weil er ganz andere Symptome hat. Er strahlt meistens so aus in den Bauchraum und ist gar nicht so wirklich herzspezifisch. Und deswegen erkennt man das halt oft nicht. Und deswegen sterben Frauen häufiger an Herzinfarkten. Das sollte man unbedingt verändern. 60%, ja. Und nur kurz nochmal auf unsere gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Kosten zurückzuführen. Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es in der EU eine ganz explizite Zahl, nämlich die Kosten, die sie direkt mit dieser Erkrankung zurückzuführen sind, belaufen sie auf 170 Milliarden Euro. Eine unvorstellbare Summe. Ja. Aber kein Problem. Um dieses Risiko zu verringern, zu senken, gibt es jetzt vom Herzfonds, das ist eine Organisation in Österreich, gibt es eine Aktion, die heißt Herzgesunde Ernährung. Die wird gestartet und die setzt eben bei den Informationsaktivitäten einen Schwerpunkt bei Frauen. Also es wird wieder... Ja, das ist jetzt leider nicht rausgekommen, aber... Nicht so groß. Es sind wahrscheinlich keine 170 Milliarden Euro, das nicht. Aber ich schätze mal, sie werden wieder sehr viel Flyer drucken und sehr viele Informationsstände aufbauen, wo es wahrscheinlich dann wieder Keksel gibt in Herzform. Ich schätze mal, dass so die Informationsaktivität ausschauen wird. Und ich kann nur dazu sagen, toll, dass was gemacht wird, super, dass man wieder mal Zahlen hat, die prominent dafür stehen, wie wenig eigentlich diesbezüglich unternommen wird. Aber man muss sagen, wieder mal reine Informationsvermittlung. Die Gießkanne schlägt wieder zu. Keine echte Therapie. Keine einzelne Therapie für jeden, weil ich meine, jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen braucht jeder Mensch eine unterschiedliche Therapie. Und jeder kann sich soweit informieren in... Ja, sicher. Aber ja, das funktioniert halt einfach nicht. Man sieht ja, dass es nicht funktioniert. Wenn es so viele Todesfälle an solchen Erkrankungen gibt, die was auf solche Sachen zurückzuführen sind. Ja, jeder Mensch weiß, wie man sich gesund ernährt. Und wenn nicht, dann geht er 10 Minuten ins Internet und weiß dann, wenn er bei der Bundesministerium für Gesundheit sich die Ernährungspyramide anschaut, dann wisst er das theoretisch auch. Aber das funktioniert halt nicht. Und deswegen das Recht auf Therapie. Wir haben das vorher schon kurz angesprochen. Glaubst du, dass das Gesundheitssystem, ich meine, überall wieder eingespart, wir sehen das jetzt im Kulturbereich, im Sozialbereich, auch im Gesundheitsbereich, kann unser Gesundheitssystem diese Kosten überhaupt tragen? Das frage ich mich so oft. Ja, es müsste einfach ein anderes Steuersystem geben. Ich glaube, vielleicht habe ich die Frage einfach falsch formuliert. Vielleicht sollte man sich gar nicht die Frage stellen, ob das Gesundheitssystem die Kosten tragen kann, sondern ob das Gesundheitssystem diese Kosten tragen muss, weil es vielleicht gar nicht mehr anders funktioniert. Naja, es drehen sich halt selber das. Also es wird sich selber in den Ruin treiben, wenn das immer nicht so mit der Schadensmedizin weitergeht und nicht die tatsächliche Ursache bekämpft, kann man nicht sagen, oder therapiert, geheilt. Sie heilt die Ursache nicht, ja. Da folgt mir übrigens, also jetzt ja total selten witziger, aber jetzt bin ich auf dem Humor tief angekommen und jetzt folgt mir voll gute Witze. Treffen Sie zwei Planeten, dem einen geht es überhaupt nicht gut, sagt der eine zum anderen, was hast denn du? Und was sagt er? Kennst du den Witz? Ich glaube schon. Ich habe Homo sapiens und der andere Planet sagt, keine Sorge, das geht vorüber. Ich meine, wir rotten uns eh irgendwann selber aus. Wenn wir irgendwann einfach alle so feist werden, dass wir uns nicht mehr fortpflanzen können, dann geht's dahin. Ein paar werden überleben und dass wir sie nicht mehr fortpflanzen können, ja, dann entnehme ich halt medizinisch, chirurgisch irgendwie die notwendigen Bestandteile die für Samenflüssigkeit und die Eizelle. Genau. Und dann wird das in einem Reagenzglas vermischt, so Bienen und Blumen, und dann passiert eine Explosion. Und dann ist so ein 18-jähriges Kind da, um was man sich nicht mehr kümmern muss, was schon voll eigenständig ist, dass das schon arbeiten kann. Das, oder man lässt es in einer Nährlösung, bis es 18 ist. Oder ist eigentlich können sie schon mit 14 arbeiten, oder? Mit 12, wenn eine Nährlösung gut ist. Okay, ja, dann muss anscheinend nur getüftelt werden. Ja, das müssen wir mal auschecken. Voll. Die Zukunftsmenschen. Jetzt geht das noch nicht. Ich hoffe es. Hast du das Gefühl, dass sie die Menschen überhaupt verändern wollen? Eigentlich so? Nein. Ja, nicht. Ich würde gerne verändern. Weil alles Neue prinzipiell nicht gut ist, oder ja, wenn es eh so funktioniert, wieso auch was ändern? Jeder macht ja das, weil, also jeder macht es ja so, wer es gerade machen will und wer sich ja damit wohlfühlt. Und ich glaube, deswegen ist ja diese Informationsvermittlung nicht so sinnvoll. Weil ja eigentlich zuerst einmal ein psychischer Veränderungsprozess stattfinden muss. Dass man, wenn motiviert oder zuerst überhaupt einmal ein Problembewusstsein schafft. Ich würde jetzt sagen, das eigene Problem, wenn man oder nur nicht. Gar nicht, oder gar nicht, oder es gibt auch kein Problem. Gibt es halt auch. Okay, also ich würde eigentlich sagen, es ist eine Essstörung und es ist eine Esskrankheit, es ist eine Fresssucht und die hat durchaus Anrecht, dass sie therapiert wird. Und nämlich auch in einer, dass sie auch eine prominentere Position in unserem System, in unserer Gesellschaft einnimmt. Und ich hoffe, dass ich mich persönlich und du als psychische Unterstützung, dass man sich da noch intensiver mit diesem Thema auseinandersetzt und dass man auch was bewirken kann, vielleicht in der Zukunft. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Schlussteil, zum Ende. Damit wir was bewirken, müssen wir dranbleiben. Und ihr auch. Und in diesem Sinne möchte ich noch sagen, dass es uns sehr gefreut hat. Diesmal wirklich sehr, weil ich nichts anderes, nichts Besseres vorgehabt hat. Schaut einmal vorbei auf der Facebook-Seite, wann wir die dann haben. Aktuell gibt es noch nicht. Und ja, in einem Nächtal quatschen wir wieder miteinander und dann gibt es die nächste Folge. Und da beschäftigen wir uns mit etwas, was wir beide nicht mehr haben, nämlich Religion. Und so wie alle anderen schaffen wir uns dadurch Ersatzreligionen. Bei manchen sind es Ersatzgurus, die sich ja mit Essen und Ernährung auseinandersetzen und dadurch eine sehr prominente Rolle in dem Leben der Menschen haben. Und danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder. Ciao.